Ich wette, gleich kommt was Französisches. Ja, denn René hat Mickey Mouse besucht und redet jetzt auch so ein bisschen in die Richtung. Und wie ihr einen kompletten Sicherheitsbereich in einem Flughafen außer Kraft setzt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und ihr ist Le Monsieur, der eben noch in Paris les Vacances gemacht hat und dann leider un petit peu malade geworden ist. Ici c'est René. Merde. Bonjour da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 140. Ausgabe. Das muss schon auf Französisch sagen. Was sind wir denn eigentlich heute? 145. Ausgabe, heute am diesem wunderschönen Mittwoch, dem 21. Mittwoch, August. Den 21. August 2024. Und hier ist sie wieder immer mit dabei, die Soufflöse, die nicht flüstert. Hi Marc, grüß dich, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hi René, hi Stefan. Wunderbar, dass wir jetzt zu dritt da sind. Auch ich begrüße Sie da draußen bei einer neuen Ausgabe von Bieter Unterhaltung, so Zuhörer. Ich habe gehört, ich könnte auch gerne meine Stimme verstellen. Aber wer würde das die ganze Sendung über durchstehen? Also, wir haben wieder so viel Sendung heute. René, was gibt's denn neid? Also, erstmal, Marc, wenn du so den Rest der Sendung sprichst, dann sind wir gar nicht mehr der weltbekannte Flotte Dreier. Ja. Nicht? Nee, sondern der Rentnercast. Aber ja. Zielgruppenerweiterung. Also, tja, die Stimme erinnert mich ganz klar an Ottmar Zitlo. Kennst du den noch? Nee. Ottmar Zitlau. Zitlau? Zitlau, ja. Von dem wunderbaren Bastian Pastewka ersonnen. So ist es. Ja, der hat genauso gesprochen, ne? Naja, so ähnlich, sagen wir mal. Na gut. Er eifert mir nach. Genau, du warst zuerst. Genau so ist es. Ja, ihr habt es schon gemerkt, heute ist etwas anders. Wir sind wieder... Ja? In Berlin nicht unterwegs. Wir sind zwar in Berlin, aber nicht draußen. Und René klingt ein bisschen anders. Ja, ich wollte die Ansteckungsgefahr reduzieren. Deswegen habe ich um Homestudio gebeten. Ja, und dem Antrag wurde stattgegeben. Genau, ich musste mir sagen, ich hatte vor zwei oder sind es drei Tage mittlerweile, ich weiß schon gar nicht mehr, ich hatte so eine fette Woche, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hm. Das stimmt. An meinem Abreisetag ich war im Disneyland und in Paris. An meinem Abreisetag hat es echt den ganzen Tag geschüttet, weswegen ich auf dem Parkgelände relativ ungeschützt im Regen gestanden habe. Ja, und dann ging es in den Flieger. Und der Flieger, man kennt es. Wie viel Grad Minus sind in 2000 Meter Höhe? 40. Ja. Und ich nehme an, dass das Fenster ein Stück weit offen war. Es war nämlich nicht so warm. Die Hälfte der Fenster war offen. Ja, genau. Man kennt es aus der S-Bahn. Ist ein Fenster offen, da fliegst du mal mit dem Flieger alle Fenster offen. Na, ja, genau. Und ich glaube, das hat sein Übriges getan. Hatte ich eine sehr erholsame und aufschlussreiche Woche. Abgesehen davon, dass du mördermäßig erkältet bist, geht es dir also blendend. Geht so, und das große Risiko ist, ich fliege ja in drei Tagen erneut und mit einer angehenden Erkältung. Ich hoffe, dass das sich bis dahin beruhigt hat. Also ich glaube, ich war gestern am Zenit. Mit Erkältung fliegen ist ja nicht so lustig. Gut für die Ohren, ja. Mhm. Ja, das kann sehr schmerzhaft sein. Ich habe es im Flugzeug beobachtet bei anderen um mich herum, die nicht erkältet waren. Da gibt es unterschiedliche Empfindlichkeitsgrenzen. Mhm. Ja, ich habe Erwachsene mit schmerzverzerrten Gesichtern gesehen. Gut, aber das war eigentlich nicht das wirkliche Highlight oder die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Die Erkenntnis, die ich aus Frankreich mitgenommen habe, ist, mit Englisch kommst du da nicht weit. Das ist absolut richtig. Das hätte ich dir vorher sagen sollen, können, ich müssen. Ich finde es so oberpeinlich. Du kommst an einem riesengroßen Flughafen an. Und möchtest dort in die Bahn steigen. Das Problem ist, dass du schon auf Disneyland vorbereitet wirst mit Anstehschlangen. Die haben Unmassen an Automaten, aber die reichen gar nicht, um die Leute abzuarbeiten. Und dann sind da Guides an den Automaten von dem Verkehrsunternehmen. Geiz und, ist geil. Ja, das hat man gemerkt. Die haben nicht an der Sprache gegeizt. wenn du dann auf Englisch versucht hast, sie anzusprechen, haben die dich mit großen Augen angeguckt. Wir sind ja in Frankreich. Und das ist mir auch an der Bahnstation passiert. Und mein Versuch, ich habe es ja freundlicherweise auf, auf Französisch gesagt, ne? Parlez-vous anglais? Und dann kam immer so fast wie aus der Kanone geschossen, no. Und dann habe ich gesagt, so vorsichtig, allemand, also oder Deutsch. Und da kam dann so ein Gelächter wie, der will irgend so einen hinduistischen Bergdialekt mit mir sprechen. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, in Berlin wären Franzosen echt am Arsch. Also ich bin ja heute mit der BVG gefahren und habe da mal auf die Sprachlichkeiten geachtet. Wenn du kein Deutsch und kein Englisch kannst, bist du in Berlin auch am Arsch. Tja, ja. Siehste, da beschwerst du dich über die Franzosen. Aber ich muss sagen, die Verkehrsmittel waren gut vorbereitet, hat man gemerkt auf Olympia. Also die Bahnanzeigen waren, ich hatte das Gefühl, alle sehr modern. Alles, also sie haben ja diese Lämpchen in den Zügen. Ne? Teilweise haben sie aber auch Bildschirme mit vielen Zusatzinformationen. Und da haben sie einiges mehr an Sprachen, außer Französisch. Also das fand ich ganz gut. Und man hat gemerkt, sie haben teilweise die Streckenpläne in den Zügen überklebt mit den Sehenswürdigkeiten, die sich an den Stellen befinden, zur besseren Orientierung. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ja, Sachen machen die Franzosen. Und es sind ja auch viele neue Strecken zu Olympia dazugekommen, ne? Ja, das war ein großer Vorteil. Wer den Versuch wagen will, vom Flughafen Orly Orly ins Disneyland oder nach Paris reinzukommen, der sollte nicht glauben, was er im Internet liest, weil da sind die Informationen teilweise noch nicht up to date oder zum Teil sehr widersprüchlich, weil wenn du irgendwelche touristischen Reiseblogs oder so liest, dann stehen da Dinge, das kommt einer Weltreise gleich oder zumindest mutet es sehr umständlich an. Die Wahrheit ist, die Linie 14 fährt vom Flughafen bis in die City rein, die Metrolinie 14 und das Ganze fahrerlos. Das war aber so auch der einzige Unterschied, den ich so von der Metro zur BVG-U-Bahn oder dieser der größte sich aufdrängende Unterschied. Ja, und die war vielleicht pünktlich. Und nein, das kann ich nicht sagen. Weil der, also ganz ehrlich, das Thema haben wir hier immer wieder. Ja, ja. Die Taktung von der BVG ist ja nun voll okay. Ja, genau, das war, sorry. So, René hat sich kurz übergeben, er ist wieder da. Ja, das waren meine öffentlichen Verkehrsmittelerfahrungen. Ja. Und es gab anlässlich Olympias, Olympia ist ja fast vorbei gewesen, also man hat noch ein bisschen Olympia-Reste gesehen. Also das, ich weiß nicht, Sportschau-Studio oder so. Olympia-Reste, ein paar Leichen, Schnapsleichen, ein paar Kranke aus der Szene. Nein, gar nicht. Nee, aber hier so Studio-Reste von, ich weiß nicht, was, Sportstudio, ARD, ZDF? Ja. So ein, so ein Holzding. Sportschau im ersten, aktuelles Sportstudio im ZDF. Ja, das stand noch von Leuten, die das geguckt haben auch. Also wir waren ja zwei Familien, die unterwegs waren. Die haben es sofort identifiziert und sich sehr gefreut. Genau, enttäuscht war ich, dass man nicht mehr unterm Eiffelturm durchlaufen kann, ohne dafür zu bezahlen. Ohne dafür zu bezahlen kann der man Eiffelturm, nicht mehr unter den... Der Eiffelturm ist komplett abgeriegelt. Also dieser komplette Platz, auf dem der Eiffelturm steht, ist abgeriegelt mit Wänden. Oder Zäunen. Also man muss tatsächlich ein Ticket ziehen, um auf das Gelände zu kommen. Ja, Skandal. Ja, da war ich auch ein bisschen entsetzt. Ist eine super Einnahmequelle, ne? Und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln hatten sie ja auch für Olympia die Preise extra erhöht, ne? Ja, wir hatten so ein Olympia-Ticket gehabt. Das war im Prinzip Frankreich und Umland, möchte ich mal so bezeichnen, weil es ist ja ähnlich wie in Berlin. Du hast den inneren Umland, Ring. Ja. Paris, genau, da richtig. Sorry, man sehe es mir nach. Ich habe ein bisschen Schwamm im Kopf. Da haben wir bezahlt 16 Euro für das Ticket, was den ganzen Tag gültig ist. Und 2 Euro für so eine Plastikkarte, also die gibt es in Plastik und in harten Karton. Ja. Du lädst nämlich dein Ticket auf eine Karte rauf, die du immer wieder benutzen musst. Ja, das fand ich nicht so vertrauenserweckend, habe mir aber sagen lassen, in anderen Städten ist das schon lange Usus. Ja. Und wenn es den Papiermüll reduziert, na denn, das macht... Genau. Und die Karte hast du wieder mitgenommen als Erinnerung jetzt? Oder? Ja, die ist ja 10 Jahre gültig. Ach, okay. Also kannst du die nächsten 10 Jahre nochmal Paris genau, machen. Genau, die ist 10 Jahre gültig. Interessant war da übrigens gewesen, wir hatten eine Situation, wir sind ja auch mit den Öffentlichen auf dem Rückweg wieder zum Flughafen und da stellte sich dann der Katastrophenfall ein. Es ist in Paris so, dass du die Metro in Paris hast, also im inneren Ring sozusagen. Mhm. Und dann hast du den RER, das ist ein Zug, das sind Züge, die verlassen Paris, die fahren also aus Paris raus. Mhm. Und wir mussten, weil wir ja, Disneyland liegt ja bekanntlich außerhalb von Paris, mussten wir mit so einem RER fahren, ja, und der blieb auf halber Strecke einfach stehen. Hm. Und dann stehst du da mit deinem Englisch, mit deinem fließend Englisch und weißt ja nicht, was du machen sollst. Und dann kommt dieselbe Situation, die man ja bei der Deutschen Bahnhof hat, die Ansagen kommen auf Französisch. Sind, nee, nicht auf Französisch, sondern mit Keks im Mund. Französisch, also ich muss ganz ehrlich sagen, Französisch ging einigermaßen. Also ich, das hat mir an der einen oder anderen Stelle schon geholfen. Ja, und dann stehst du da, Zeit im Nacken und ja, welchen Zug fährst du jetzt? Aber mit Google Maps hat man eine gute Orientierung, kommt sich trotzdem ein bisschen verloren vor, wenn du dann von einem Fernzug in den nächsten einsteigst und hoffst, dass der irgendwie nach Paris fährt. Genau. Eieiei. Man und kennt als, es, ja. Als Cliffhanger möchte ich das nächste Highlight, werde ich am Ende der Sendung erzählen, weil es kam noch viel, viel lustiger. Jetzt könnt ihr von eurer langweiligen Woche erzählen. Unseren langweiligen Wochen. Ja. Unseren zwei langweiligen Wochen. Ach, ja. Wenn die mal langweilig gewesen wären. Stefan, möchtest du vielleicht zuerst? Ja, ich war auch im Urlaub, aber nicht in Frankreich, sondern natürlich, wie letztes Jahr, in Chemnitz und Umgebung. Eine andere Stadt mit sehr starkem Dialekt. Ich war im Süden, ne? Und René und du? Ich war im Norden. Also ich habe es auf der Karte gerade eben nochmal angeguckt. Paris liegt im Norden von Frankreich. Oui, sehr frei. Ja, und natürlich gab es da auch wieder Zugerlebnisse, volle Züge, verspätete Züge, aber hat dennoch alles gut geklappt. Schönes Wetter hatte ich, hatte zwar auch einen Regentag, das war wahrscheinlich derselbe Tag wie bei dir, nur mein Urlaub ging ein bisschen länger, deswegen bin ich ohne Erkältung aus dem Urlaub zurück, Gott sei Dank. Und im Zug war das Fenster nicht offen. Nee, aber gutes Stichwort, großes Lob an die Deutsche Bahn und die Mitteldeutsche Regiobahn. Die Klimaanlagen funktionieren wunderbar. Also, das ist heutzutage schon ein Lob wert. Was denn heiß gewesen? Was? War es denn heiß gewesen? Ja, waren 30 Grad letzte Woche. Also ich hatte 37 Grad, als ich in Paris ankam. Ich weiß nicht, ob das Wetter da ein bisschen anders ist, aber... Fühlt sich vielleicht anders an. Es war eine Qual. Ja. Aber was übrigens in der Hinsicht, was ich sehr interessant fand, und das auch gleich als Berlin-Tipp noch, Wasser ist ja ganz, ganz wichtig bei so einen Temperaturen und in Paris sind tatsächlich etliche Wasserbrunnen aufgestellt. Mhm. Und in Berlin gibt es das auch. Ja. Für Stefan wird in den Shownotes vielleicht einen Link zur Trinkwasserbrunnenkarte in Berlin geben. Sehr empfehlenswert und ich habe sie die ganze Woche getrunken und ihr merkt, ich habe eine Erkältung und keinen Magen-Darm-Infekt, also und alles gut. René hat auch nicht in der Seine gebadet, ne? Wie einige Olympioniken. Ja, könnte in der Spree ja auch kritisch sein, ne? Ist doch, Badeseen sind geschlossen, habe ich gelesen, gehört. Es gibt einige Badeseen, ich glaube, der Müggelsee hat einige Stellen, die nicht empfohlen werden zu baden, aber das ist ja jedes Jahr so, wenn es sehr heiß ist, dann wird es grün an den Stellen und da soll man dann nicht baden. Ne? Naja, wenn die grünen Algen wachsen, ja, dann ist bald wieder September. So sieht's aus, ne? Ich habe auch schon eine Menge Laub gesehen, das war komisch, weil so ein Wind war, das war interessant. Ja, egal, Tina weiß mich auch schon seit einigen Tagen darauf hinzuweisen, guck mal, überall, da liegt Laub rum und, ja, ne? Und ganz braun und so vertrocknet. Und ich mal so, naja, okay, am mangelnden Wasser kann es diesen Sommer wohl nicht liegen. Ja, dann sind das wohl tatsächlich schon die ersten Vorboten des Herbstes. Ja. Und wir sind ja schon im letzten Drittel des Augustes. Und wenn man mal über Google eine Bildersuche startet zum Thema Monat September, dann kriegt man schon eine Menge braune, abgefallene Blätter und auch schon die ersten Kürbisse angezeigt. Mhm. Wobei ich mal in die Bresche springen muss für den September, weil der September liegt im Hochsommer und Herbstbeginn ist, wenn ich mich nicht irre, erst am 22. September. Ja. Ja. Das heißt, in einem Monat. Der September ist ein Sommermonat. Wollen wir nicht weniger aus ihm machen, als er ist? Der meteorologische Herbstbeginn ist der 1. September, der kalendarische der 22. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen dem meteorologischen und dem kalendarischen Herbstbeginn? Der kalendarische ist willkürlich festgelegt und der meteorologische ist eben das, was die Meteorologen erwarten, dass da sich die Tiefdruckgebiete irgendwie anders formieren. Also ich kann mich entsinnen, die krassesten Sommerpartys haben wir im September gefeiert. Ja. Aber die Meteorologen haben es vereinheitlicht. International haben gesagt, das ist mal der erste des passenden Monats und das ist für die dann der Abend. Weil da irgendwo in der Arktis eine Schneeflocke fällt im September, wird da draus dann gleich der Herbst. Nein, das ist für die Statistik einfacher. So. Mm. Herr Stefan, hast du denn nichts weiter zu berichten aus deinem reichhaltigen Urlaub, außer dass das Wetter, wie das Wetter war und dass du Bahn gefahren bist? Ja, das war ja mehr so ein Familienverwandtschaftsurlaub. Alles klar, okay, aber, dann leg dich wieder hin, den erzähl ich. Habe aber viel gesehen, habe ein tolles Hotel gehabt, ich habe Ausflüge gemacht, zum Beispiel nach Aue, war zum ersten Mal in Aue. In Aue gibt es Haue. Nicht ganz so, weil an dem Tag waren zu wenig Leute da, um Haue zu kriegen, er war wenig los. Erzgebirge Aue, unser Verein. So ist es. Ja, da fährt man auch vorbei mit der Bahn. Und da war ja auch ein DFB-Pokalspiel einen Tag vorher. Und da hat man auch auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof ganz viele Fußballfans gesehen, weil natürlich dort erstaunlich die Direktverbindung nach Aue besteht. Ja. Hatte da versehentlich auch der Zug angehalten und ist nicht weitergefahren? Nein. Achso, hätte sein können. Und man muss sagen, auch in Chemnitz und Umgebung, die Züge sind pünktlich. Also da kann man sich echt drauf verlassen. Es hat doch niemand was über Deutsche Bahn gesagt. Marc freut sich gerade übrigens, dass Stefan mal was Positives über Deutsche Bahn sagt. Obwohl Immer. Das kommt Stefan ja selten vor. Bin ja ein Riesenfan. Bin ein Riesenfan der Deutschen Bahn. Ja. Dann muss ich mal was Negatives sagen, und zwar zum ÖBB, der österreichische Bahnverbund. Bietet ja an, eine Fahrt von Berlin nach Paris. Einmal gerade durch, 30 Euro Sitzplatz. Muss man sich überlegen, ob das Spaß macht bei 14 Stunden oder was der fährt. Wir haben uns für einen Liegeplatz entschieden. Hat leider nicht geklappt. Gott sei Dank war die Zuverlässigkeit im Vorfeld schon nicht gegeben. Sonst hätten wir wahrscheinlich am Gleis gestanden. Da waren noch Bauarbeiten, ne? War das so? Keine Ahnung, was da gewesen ist. Wir wissen es bis heute nicht und wir sind froh, dass wir geflogen sind. Scheiß auf unseren ökologischen Abdruck. Wir wollten dahin, fertig. Was ist denn das für eine Einstellung, René? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn man schon nach Disneyland Paris fährt, dann fällt das nicht mehr ins Gewicht. So, das stimmt allerdings, ja. Ja. Gut, Marc, haben René und ich erzählt hier, dass wir einen richtig geilen Urlaub hatten. Wo warst du denn? Ja, nicht im Urlaub. Berlin. Ich habe wie immer hier ackert wie eine Hafennutte kurz vor der Preissenkung, aber das nur am Rande. Ich hatte wirklich einige Erlebnisse. Ui. Zum einen holen wir erstmal Tina ins Boot, die meinte, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, bei den meisten vietnamesischen Restaurants Huhn mit Erdnusssoße ist meistens die 52A auf der Karte. Ich habe das noch nicht verifiziert, werfe das mal in den Raum, habt ihr da Erfahrung? Nee. Ich finde es auch komisch. Okay, lassen wir das. Ich werde es mal beobachten. Ja. Oh ja, bitte. Mir ist etwas ganz Furchtbares passiert. Ui. Und zwar, ich hätte mich fast selbst umgebracht. Was? Und zwar im Berliner Straßenverkehr. Ich hatte wirklich einen Moment der kompletten geistigen Umnachtung. Oh. Und ich muss euch das erzählen. Also ich komme aus einer kleinen Straße und muss warten, weil ich muss über eine größere Straße rüber. Und ich sehe, da kommt ein Auto, das lässt er nochmal vorbei. Ich sehe, das Auto will jetzt hier rechts abbiegen. Dann habe ich also die Möglichkeit, über die Straße zu fahren. Und vor dem Auto fährt aber noch ein Fahrradfahrer. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe komplett durch den hindurch gesehen, mich so auf das Auto konzentriert, dass ich dachte, oh, der blinkt ja rechts, alle klar, dann kann ich jetzt. Und schiebe mich also langsam vor den herannahenden Radfahrer. Der konnte zum Glück noch rechtzeitig bremsen. Ich habe mich wortreich entschuldigt. Aber ich dachte so bei mir, was hast du da eigentlich gerade gemacht? Ja. Das darf nicht passieren. Nicht bei etwas so Lebenswichtigem wie im Straßenverkehr. Heidewitzger Schwester, also ich drücke euch die Daumen, dass es bei euch noch eine Weile dauert, bis euch sowas mal passiert. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Also ich habe gerade heute so eine ähnliche Situation gehabt. Vanessa hat Taschen gepackt für einen Urlaub und wollte wissen, wo die Taucherbrillen sind. Und da habe ich gesagt, die sind im Keller, links im Regal, auf Bauchnabelhöhe, rechts. Und das ist wahnsinnig. Ich habe völlig daneben gelegen. Ja, und das war mir sehr unangenehm. Das kann ich mir vorstellen, weil man, es ist, wenn man das realisiert, wenn man das mal so richtig aufbereitet in seinem Gehirn, dann merkt man, wie hilflos eigentlich man ist. Hm. Ja, also diese Art von Kontrollverlust ist wirklich etwas, das man nicht gewohnt. Ich fand das auch sehr beängstigend. Kurze News, die 52 ist Ente süß scharf. Und die 52A? Gibt's nicht. Und die 52 auf der anderen Karte ist knusprige Ente mit Champignons und Spargel. Mhm. Puh, wunderbar. Ich werde diese Informationen natürlich gleich an Tina weitergeben. Genau. Okay, kommen wir nun zu etwas sehr Erfreulichem. Ui. Also es gab natürlich wieder noch mehr Sommerfeste auf Kleingartenanlagen. explizite Grüße gehen raus an die Kleingartenanlage von den Britzer Wiesen. Sowie Kleingartenanlage Goldregen, wo wir waren. Und dann waren wir noch auf der Kleingartenanlage namens Guter Wille. Ich glaube, Marc kriegt Geld dafür. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ihr wisst, Marc hat Flyer verteilt. Taschengeld verdient. Ja, wenn wir schon Flyer hätten, hätte ich sie auch verteilt. Kommt noch, Jungs, kommt noch. Aber ich habe wirklich etwas Interessantes erlebt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Also am Samstag waren wir bei KGR Guter Wille. Und sonntags ist man dann meistens ein bisschen, nicht so gut ausgeschlafen. Einfach, weil man so spät ins Bett kommt. Gar nicht mal, weil man irgendwie übermäßig viel Alkohol getrunken hätte oder so. Nein, man kommt dann nur eben morgens erst um 2:30 ins Bett. Und der innere Wecker steht aber immer noch auf morgens um 6:30. Und dann merkt man, dass man nicht mehr weiterschlafen kann und schält sich dann aus dem Bett. Also waren wir Sonntag nicht ganz so gut drauf. Egal, Tina hatte sich gewünscht, dass man mal zur Trabrennbahn Mariendorf ginge. Mhm. Dort war was gewesen? Vergangenen Sonntag war da das große Finale vom Traber-Derby. Dort gibt es das normale Trabrennen, das ist dann das Trabfahren, das heißt hinter dem Pferd ist ein Wagen namens Sulki gespannt, in dem der Jockey sitzt. Der Römer steht. Nee, sieht ein bisschen anders aus. Naja, oder aber es gibt auch Trabreiten, das ist dann also, die reiten tatsächlich, stehen da irgendwie im Sattel und das Pferd darf eben nicht galoppieren, sondern muss traben. Wenn es dann trotzdem galoppiert, nennt man das Pferd springt und dann wird es sofort disqualifiziert. Ui. Ja, na jedenfalls. Ein Disziplinsport. Ja, sowohl für den Jockey nehme ich an, als auch für das Pferd. Na jedenfalls, Tina hatte da eine sehr schöne Erinnerung an die Trabrennbahn Mariendorf. Sie ist damals in jüngeren Jahren mal dort gewesen und wollte der ganzen Sache noch mal eine Chance geben. Mir war das an dem Sonntag alles völlig egal, nach dem Motto, ich habe eigentlich auf gar nichts Lust, machen wir einfach. Also sind wir da mit dem Fahrrad hin, eine gute halbe Stunde waren wir da. Und also die ganze Anlage, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hat, denke ich, in den 70er Jahren seine Hochzeit gehabt. Ich glaube, ist zwischenzeitlich auch mal pleite gegangen. Man sieht es der Anlage an, aber nichtsdestoweniger, es war einfach mal ein Erlebnis. Ihr wisst ja, was ich immer sage, jeden Tag ein Abenteuer und das war es für wahr. Und es war auch ein angenehmes Abenteuer, weil du gehst dort natürlich nicht einfach nur hin, um, ein Bierchen zu trinken, eine Bratwurst zu schnabulieren oder den Pferden beim Rennen zuzugucken, sondern Pferdewetten sind angezeigt. Wir waren recht pünktlich da zum ersten Rennen. Aber wir mussten uns erstmal noch finden, deswegen haben wir das erste Rennen sausen lassen und dann haben wir uns ein bisschen sachkundig gemacht. Ja, wie genau geht denn das mit den Wetten ab? Da gibt es ja so verschiedene Systeme, was man da alles tippen kann. Das ist deutlich komplizierter als noch so ein Lottoschein, auf dem man ja auch schon sehr viel ankreuzen kann oder eben auch nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ab dem zweiten Rennen waren wir dabei. Bis zum sechsten Rennen haben wir dann mitgespielt. Dann hatten wir dann zu viel Hunger und haben dann abgebrochen. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum nach dem sechsten Rennen Schluss war. Also das zweite Warte ganz Rennen kurz, ich habe eine Zwischenfrage. Und ja, zwar, wie hoch sind die Einsätze gewesen, die ihr gemacht habt? So hoch, wie du willst, hätte ich beinahe gesagt. Also okay, wie niedrig können sie sein? Ich habe gelesen, ich glaube, das geht tatsächlich los bei 1 Euro. Und ich glaube gelesen zu haben, es gibt eine Obergrenze von 500 Euro. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Weil ich kann es wirklich nur empfehlen, es macht das Trabrennerlebnis noch viel, viel schöner, weil man dann halt auch mit drin steckt und mitfiebert. Ja, absolut. Und ich glaube, der Eintritt ist ja kostenfrei. Also zumindest ist das meine Erfahrung bei der Trabrennbahn Mariendorf oder auch im Hoppegarten. Das war einmal, also Trabrennbahn Mariendorf kostet 10 Euro pro Person. Das musst du ja wieder reinholen mit dem Wetten dann. Ja, und da will ich nicht vorgreifen. Dann gibt es auch noch sowas wie so ein Programmheft, wo dann eben auch die ganzen Rennen drin stehen. Ja. Und da stehen dann also wahnsinnig viele Hintergrundinformationen. Also zu jedem einzelnen Pferd, wer ist der Jockey, wer ist der Vater des Pferdes, wie alt ist das Pferd, wie viel Geld hat es schon erlaufen etc. Ja. Und dann hast du noch so ein bisschen Prosa zu jedem Rennen, wo die einzelnen Pferde nochmal aufgeführt werden. Und zu jedem einzelnen Pferd wird dann noch gesagt, naja, der Anfang der Saison für dieses Pferd war irgendwie nicht so doll, aber hat Potenzial, ist sehr stark im Anlauf, sonst irgendwas. Und es waren, glaube ich, 13 oder 15 Rennen an dem Tag. Also das war schon ein etwas dickeres Heft. Man hat eine Menge zu lesen, wenn man der Meinung ist, dass man dort Informationen rausziehen könnte, die einem beim Tippen helfen würden. Mhm. Der ein oder andere mag aber auch sagen, oh scheiße, ich würfel einfach und was der Würfel zeigt auf das Pferd, setz ich. Meine Glückszahl. genau. Ich sagte dir, Schweiß zwischen den Arschbacken. Das ist ein sicheres Zeichen, dass du ein schnelles Pferd vor der Nase hast. Tja. Musst du vorher nachgucken. Ja, ja, siehst du ja, die werden ja vorgeführt, die Pferde. Es ist ja so, dass bevor die Pferde auf die Bahn gehen, hast du die Möglichkeit, die anzugucken. Die werden dann in so einem Stall so einmal so präsentiert und dann gehen sie auf die Bahn. Ich habe da keinen Stall gesehen, wo was vorgeführt wurde. Aber okay, wir waren das erste Mal da. Also ich war das erste Mal da und bei Tina ist es ewig her. Wäre was fürs nächste Mal. Und wenn ich sage das nächste Mal, dann hört ihr schon raus, das muss ihm irgendwie gefallen haben. Gibt eine Wiederholung. Ja, das will ich doch stark hoffen, weil... Er ärgert sich gerade, dass er nur 100 Euro gesetzt hat. Er hat Verluste gemacht. Muss jetzt. Dann kommen wir da mal zum Detail. Also das zweite Rennen kommt und wir suchen uns da jeder ein Pferd aus. Also Tina setzte explizit mit ihren jeweils 5 Euro immer auf die Außenseiter. Weil sie sagt, ach, ich fände es schön, wenn mal jemand anders gewinnt. Und nicht nur die Pferde, die so hochgelobt werden. Und außerdem sind dann da denen natürlich die Quoten viel besser. Ja. So, den Quoten ganz kurz. Eine Quote von 1 würde heißen, ich setze ein, zum Beispiel 5 Euro. Und eine Quote von 1,0 heißt dann eben, ich gewinne auch genau 5 Euro. Habe ich eine Quote von 1,1, dann gewinne ich 5,50 Euro. Also das, was du eingesetzt hast, mal der Quote. Das ist gibt es wirklich eine Einserquote? Ja, na, wenn die Chance. Das macht doch keinen Sinn. Ich habe eine 1. In einem Rennen gab es eine Quote von 1,6. Ja, aber 1:1 macht keinen Sinn, ne? Vermutlich nicht, nein. Das war jetzt nur das Rechenexempel. Ja, okay, alles klar, wir haben es verstanden. Gut. Okay, also weiter. Also. Ich hatte dann im ersten Rennen auf einen vermeintlichen Favoriten gesetzt, die Quote 1,6 und habe gewonnen. Ui, also für meine 10 Euro, die ich jeweils eingesetzt habe, habe ich in diesem Fall 16 Euro dann rausgekommen. Und ich so, ach Mensch, du, wenn man dabei gewinnt, sage ich zu Tina, dann kann das offensichtlich richtig Spaß machen. Also gleich zum nächsten Rennen, das dritte Rennen war es dann. Und dort setzte ich dann auf ein Pferd, das war nun wirklich kein Favorit, aber was ich gelesen hatte, hatte in mir irgendwie die Ansicht reifen lassen, das könnte was werden. Und man guckt sich das Rennen an und mein Pferd war dann beim Einlauf in die Zielgerade auf dem 4. Platz und dann öffnete sich eine Lücke, es stürzte heraus nach außen und es gewann bei einer Quote von 12,4. Ui. Boah, wie fährst du das? Heißt, ja, ich habe immer 10 Euro gesetzt. Tina, wir sind reich. Genau, also den Podcast werden wir auch in 30 Sekunden beenden, weil ich mit meinem Gewinn werde ich jetzt noch Ali auswendern. Ja. Genau. Also krass, für dieses Rennen cool, gab es dann 124 zurück. Ja, genau. Und dann kam das 4. Rennen. Nee, dort, nicht weitermachen. Dort gewann ich mit einer Quote von, 4,0. Im 5. Rennen gewann ich mit einer Quote von 2,4. Und dann haben sie sich rausgeschmissen. Ich habe also insgesamt 164 Euro gewonnen. Ui. Also wirklich nach Abzug des jeweiligen Einsatzes. Ja. Und das Erstaunliche ist gar nicht mal, dass ich da überhaupt gewonnen habe, sondern ich habe 4-mal auf Sieg gesetzt, was die einfachste Wette ist. Und ich habe 4-mal hintereinander gewonnen. Ja, cool. So. Ich habe 2 Sachen dazu gleich. Ja, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig, Moment. Und dann kam das schicksalsträchtige 6. Rennen und hing der Magen schon in den Kniekehlen und wir wollten es Schluss machen. Und ich zu Tina, du, wenn ich jetzt aber wieder gewinne, dann ich muss in meine, das Gesetz der Serie, ich muss dann weitermachen. Vielleicht erhöhe ich sogar den Einsatz. Aber es kam, wie es kommen musste. Tinas Pferd sprang, wurde disqualifiziert. Mein Pferd sprang auch, wurde auch disqualifiziert. Haben wir uns beide angeguckt, so nach dem Motto, Gott sei Dank, wir können gehen. Wir haben uns ja. Ja, ja, cool. Also das heißt, von den 160 Euro hast du schon die Niederlage abgezogen, die 10 Euro. Ja, die waren da schon draußen. Hm. Ah, ja. Also Reingewinn 164, davon sind wir dann noch richtig schlecht. Schön essen gegangen. Also dann liebes Finanzamt, wenn ihr die Folge jetzt hört, natürlich muss Marc den Gewinn versteuern. Ist ja muss er das? Weiß ich nicht. Nee, ich denke nicht. Keine Ahnung. Nein. Aber du kriegst es ja direkt so auf die Hand, ohne einen entsprechenden Beleg oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so okay ist. Ne? Aber die Frage, bevor René jetzt seine Fragen stellt, natürlich muss er aufpassen, kann süchtig machen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da Mittel gibt, worauf die hinweisen, wie beim richtigen Glücksspiel. Und mich würde mal interessieren, ob ihr so, wie man es kennt, so auf der von der Pferderennbahn, Tina mit so einem Sonnenhut auf der Tribüne und gab es da Kleiderordnung oder bist du da leger, hingegangen? Nein. Also nicht mehr wie früher. Nein, das ist nicht mehr so wie früher. Ja. Wir haben Hüte gesehen, aber es waren, glaube ich, nur so 2-3, die so ein bisschen schickimicki waren. Ja, so feine Damen. Ja, René. Genau, also erstmal habe ich gerade gelesen, eine Meldung in einem Newsticker. Mann mit Blasrohr wurde lebenslang der Trabrennbahn Mariendorf verwiesen. Mhm. Ja, sie haben ein Foto, man erkennt dich, trotz Brille. Ja, weil er das Podcast-T-Shirt anhatte. Genau. Dann wollte ich fragen, Stefan hat es ja schon angedeutet, Hüte. Hüte spielen tatsächlich eine große Rolle in dieser Branche. Gab es einen Hutwettbewerb? Nein, es spielt auch in der Branche keine Rolle. Es spielt nur bei der Klientel gegebenenfalls noch eine Rolle. Ihr wisst ja, die würde ich der Branche zurechnen. Und das ist so die entsprechende Subkultur. Ja. Also man sieht, wenn man beim Pferderennen ist, sieht man tatsächlich ausgefallene Hüte und vielleicht kannst du das bestätigen, es gibt auch Hutstände. Also es gibt Wurststände und Hutstände. Nein. Nein? Als ich letztes Mal auf der Mariendorfer Trabrennbahn war, musste... Oder verwechselst du das mit Galopprennbahn Hoppergarten? Möglicherweise habe ich die da auch gesehen. Ja. Gutes Thema, weil wir sind ja in Berlin, im Berlin-Podcast. Also wir haben die Trabrennbahn Mariendorf. Dann haben wir die Trabrennbahn Karlshorst und wir haben die Trabrennbahn in Hoppegarten, wobei das ist keine nicht Trabrennbahn. Mehr Berlin ist. Die Pferderennbahn, ja. Das ist eine Galopprennbahn. Das eine ist Galopp, das andere ist Traben. Egal, wenn ihr rennende Pferde sehen wollt. Rennbahn, Und bei der einen Bahn gesperrt seid, könnt ihr mal zur anderen noch gehen. Gut, da haben wir noch eine Frage. Ich habe gerade nochmal recherchiert. Die Erlöse aus den Sportwetten sind nach grober Recherche tatsächlich steuerfrei. Sportwetten, yes. Gewinne aus Sportwetten sind steuerfrei, sagt zumindest die Gotha aktuell. Mhm. Ja. Naja, schön. Und Marc, noch zum Schluss für unsere Zuhörer, sag mal so die drei spektakulärsten Namen von den Pferden. Hast du da welche auf Lager? Running Firestar. Man of Steel war das Pferd mit der Quote von 12,4. Das hat man sich natürlich gemerkt. Ja, cool. Achso, der Sterne Blitz. Ich hatte noch eine Frage. Und zwar gab es auch so eine Wetten, dass du sagst, das Pferd ist in den Top 3 oder Top 10? Platzierungswetten. Weil ich kann mich an so eine Wetten erinnern, wo du gar nicht sagst, du tippst auf Sieger, sondern sagst hier, die sind dann natürlich mit einer anderen Quote, aber du kannst sagen, das Pferd ist unter den ersten dreien. Ja. Ja. Es gibt, ich habe mir nicht alles gemerkt, aber es gibt die Siegwette, das ist wie gesagt das Einfachste, dann gibt es die Platzwette, das Pferd kommt nicht als Erster, sondern als Zweiter rein, dann gibt es den großen Einlauf, den kleinen Einlauf, der kleine Einlauf heißt dann, dass 2, 3 oder 4 Pferde in genau der richtigen Reihenfolge reinkommen müssen, damit du gewinnst und dann gibt es noch den Zwilling. Das heißt, du tippst den ersten und den zweiten, also nimmst dir zwei Pferde raus und tippst darauf, dass die beiden Erster und Zweiter werden, wobei es dabei egal ist, welches davon den ersten oder zweiten Platz macht. Mhm. Und dann noch irgendwelche anderen Katastrophen, die ich mir aber nicht gemerkt habe. Ist eine Wissenschaft für sich. Das Wettbusiness ist ja sowieso, also nicht nur im Pferdesport, sondern bei allen anderen Sportarten, sehr umfangreich. Ja, auf jeden Fall leicht verdientes Geld. Boah, mit Tieren kann ich offensichtlich gut. Boah, ich freue mich schon aufs Wochenende. Geil, Tina. Sehr gut. Schöner Erlebnisbericht. Soll ich mal noch was aus dem Disneyland reinwerfen? Ja, hau mal Mickey Mouse rein hier. Also erstmal wenn die Frage aufkommen sollte, ob es sich denn lohnt, dahin zu fahren. Vorweg Disclaimer, ich bin überhaupt kein Rummel-Fan. Also ich würde zum Beispiel nie in den Heidepark-Soltau fahren. Also sagt niemals nie, aber hätte ich keinen Bock drauf. Und Disneyland ist genau sowas, nur mit Disney. Und ich kann es empfehlen. Ich war zum 5. Mal jetzt da und ich glaube, ich würde auch noch mal ein 6. Mal hinfahren. Wow. Weil es ist permanent im Umbau. Mhm. Disney hat gerade, wenn ich es richtig gelesen habe, 1 Milliarde Euro oder Dollar, irgendeine Währung, 1 Milliarde Muscheln investiert, das Gelände stark zu erweitern bis 2026. Und es war tatsächlich teilweise eine reine Baustelle. Aber die Attraktionen waren trotzdem nutzbar. Und da habe ich eine schöne Anekdote auf Disney Plus gesehen. Da gibt es nämlich so ein Behind the Scenes vom Disneyland. Und zwar gibt es eine Freefall-Attraktion im Disneyland. Ne? Das ist was, wo du sitzt und dann geht's bergab, so 60 Meter im freien Fall. 60 und das Ganze, Meter freier Fall, also richtig hoch. Ich glaube, du übertreibst. Nee, es, weißt du, die wollten das Ding höher bauen. Die sind nur bis 60 Meter gegangen, weißt du warum? Gebäude ab 60 Meter müssen eine rote Leuchte für Flugzeuge drauf haben und da hatten die keinen Bock drauf. Mhm. Boah, wie faul kann man sein? Ja, und auf jeden Fall, das Ganze ist ja mega gut gethemed. Also ich muss sagen, im Disneyland, die Detailverliebtheit ist der helle Wahnsinn und echt Respekt für so viel Leidenschaft. Mhm. Auf jeden Fall, das Thema ist gethemed als altes Hotel. Und du steigst in so einen Fahrstuhl, setzt dich rein und dann ballert er halt im freien Fall nach unten. Boah. Vorher hast du noch einen Über, also du fährst erst, wirst nach oben geschossen, dann gehen die Fahrstuhltüren auf, du guckst über den Park, denkst so, was für eine Geier, pfft, ne? So ungefähr ist gemacht. Und witzig fand ich die Entstehungsgeschichte dieses Dings. Und zwar hatten sie die Idee, so ein Freefall-Ding zu machen und wollten halt wissen, wer sowas bauen kann und sind zu einem Fahrstuhlhersteller gegangen, haben gesagt, du, wir würden gerne mal testen, wie so ein Freefall mit so einem Fahrstuhl ist. Und da sagten die, also ja, da drüben steht der Turm, aber der hat Bremsen, weil wir genau das Gegenteil prüfen, dass der halt nicht im freien Fall, aber wir können die deaktivieren. Dann sind die Disney-Leute in das Ding eingestiegen, die haben das fallen lassen, die Disney-Leute steigen unten aus und die Fahrstuhlmenschen so, und? Und die Disney-Typen, zu langsam. Ja. Und jetzt ist es ohne Scheiß so, dieser Fahrstuhl, der ist nicht im freien Fall, er wird sogar noch gezogen. Beschleunigt. Ja, du hast also, du fällst schneller als die Gravitationsgeschwindigkeit. Ja, also Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr geil. Und ich habe, dort wurden ja auch Fotos gemacht. Also wenn ihr ins Disneyland geht, kann ich euch den Fotopass empfehlen, wenn ihr mit mehreren Leuten da seid. Jedes Foto, was in der Attraktion gemacht wird, könnt ihr behalten, kriegt ihr digital in hoher Auflösung. Der Pass kostet 75 Euro, ein Foto kostet im Schnitt 15 Euro. Aber halt nicht in so einer großen Auflösung. Und was ich dann gemacht habe in den Attraktionen mit den Leuten, die ich da war, wir haben versucht, in den Attraktionen lustige Achterbahnfotos und so zu machen, dass ich halt in dem Freefall Tower, während alles so was anderes mache, ja. Ja, so eine entspannte Gesi. Ja, René, das sehen unsere Zuhörer. Ja, ich weiß, ihr müsst euch vorstellen, hier kennt ihr Cabby, der Emoji, Typ, der so. Dieses, ja. Ja, genau. Die Hände nach oben so, what? Ja. Genau. Ah. Das fand ich sehr, sehr cool. Und was ich nicht gemacht habe, weil ich halt nicht so ein Achterbahnfreund bin, aber nur als Information, weil es auch ein Superlativ in meinen Augen ist. Es gibt eine Achterbahn, die im Dunkeln fährt, so mit Schraubendrehern, Loopings, keine Ahnung was, die beschleunigt von 0 auf 92 km/h in unter 3 Sekunden. Da brauchst du keinen Friseur mehr. Da bin ich auch. Und ja. Was auch ein Superlativ ist, sind die Wartezeiten. Die Wartezeiten liegen an den Attraktionen bei 60 bis 90 Minuten. Du stehst also wirklich, also wenn du mal schnell anstehst, ist es eine halbe Stunde. Wenn du ganz, ganz, ganz, ganz früh da bist, bist du bei 20 Minuten. Ja. Und auch noch Pro-Tipp an der Stelle, bei den sehr beliebten Attraktionen gibt es einen Single-Rider-Eingang. Da kann man reingehen, wenn man sagt, ist mir scheißegal, mit wem ich im Wagen sitze. Also wenn du jetzt keinen Bock hast mit deinen Leuten. Mhm. Und da hast du tatsächlich manchmal Bruchteil der Wartezeiten. Ja. Du warst natürlich jetzt auch in den Ferien, ne? In Paris, oder? Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Meinst ich habe gelesen, die Besucher liegen bei 15 Millionen Leuten im Jahr. Mhm. Und es ist wirklich, es ist so, so höllevoll. Also gerade diese Shows, die dann nachts sind, die Feuerwerkshows mit Drohnen, es ist so krass, ich habe sowas ja noch nie gesehen, wenn Drohnen am Himmel eine 3D-Figur fliegen, 200 Drohnen, also allein schon diese Zahl ist komplett wahnsinnig. Gaga. Alles computergesteuert natürlich. Ja, du, wie das technisch läuft, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und da ist, ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja auch erst der Anfang von dem, was da noch kommen wird. Oh ja. Ja. Und vielleicht noch als ein Fakt, Disneyland gibt es ja seit 1992. Mhm. Und in der Zeit, also ich war tatsächlich, ich glaube 94 das erste Mal da, da ist so mega viel passiert. Man merkt, wen Disney alles gekauft hat. Also man merkt, dass Lucasfilm gekauft wurde. Es wurde sehr viel ins Star Wars-Universum gezogen von den Sachen, die vorher nur Weltraum waren. Man merkt, dass Marvel gekauft wurde. Findest du alles dort wieder. Viele Sachen wurden dann umbenannt auf Marvel, umgemünzt irgendwie. Ne, die, ja. Nicht genau, schlecht. Also absolute Empfehlung und auch das da vor Ort schlafen. Bei den Wartezeiten muss da einfach eine Übernachtung drin sein, also eine reicht wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich kann es sehr empfehlen. Und wenn ihr dahin wollt, sagt mir Bescheid, ich komme mit. Auf jeden Fall. Ich passe auf eure Taschen an der Achterbahn auf. Ja, 22,3 Quadratkilometer Gesamtfläche. Ja. Also das Ding, und da ist noch sehr viel Raum. Sie haben gerade eine künstliche Gebirgs-, sag das mal in Fußballfeldern, vielleicht kann Marc damit mehr anfangen. Hektar. Hektar sind Fußballfelder. Ja, Hektar, genau. Bitte rechnen Sie jetzt. 3, 2, warte mal, das sind 93 Hektar müssten das sein. Das klingt das sagt so mir viel. Noch weniger. Ja, ja, das ist eine viel zu große Dimension. Also ja. Allein, was sie jetzt da ranbauen, da werden jetzt noch weitere Länder dran erweitert. Ich habe gesehen, da ein Gebirgsmassiv habe ich im Entstehen gesehen. Ja, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Hm. Ja. Ja, cool, aber unvergessliches Erlebnis und wird wahrscheinlich nicht dein letzter Besuch gewesen sein, so wie du schon gesagt hast. Ja. Na? Genau, preislich ist natürlich intensiv, ne? Ein Sandwich und ein Getränk, da bist du bei 11 Euro. Hm. Burger zwischen 15 und 25 Euro und da sind wir noch im günstigen Bereich. Ja. Und ein Frühstück, wir haben zum Frühstück einen Kassenbon bekommen, ist Buffet. Wir haben für 6 Leute 136 Euro. Also die haben wir nicht bezahlt, das war dann Nullbon, aber 6 Leute Frühstück 136 Euro. Und wir reden hier vom französischen Frühstück, Brötchen, Joghurt und dann sind die Highlights auch schon abgegolten. Tja, naja, aber wichtig ist ja, dass es den Kindern auch gefallen hat, ne? Denn deswegen macht man es ja natürlich. Ja. So ist das. Gut, schön, schön. Wollen wir jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten durchgeben? Wollen wir die durchgeben? Könnte man gerne machen. Ja. Oder wollen wir erst mit einem Feedback anregen, damit man weiß, was man mit den Kontaktmöglichkeiten anstellen kann. Genau, da könnt ihr euch nämlich schon mal einen Zettel und Stift Gute nehmen. Gute Idee. Na, wir haben nämlich Feedback bekommen. Das ist übrigens unser Lohn, ne? Davon leben wir hier. Und Stefan, es sieht ganz schön abgemagert aus. Also was? Wir brauchen ein bisschen mehr Futter. Ja, ja, jetzt haben wir eine alternative Geldquelle gefunden auf der Trabrennbahn. Richtig, ne? Mit Pferdeäppeln. Also um Geld müsst ihr euch da draußen keine Sorgen machen, was uns angeht. Ja, Das ist hier nach wie vor alles kostenfrei. Unser Lohn ist euer Feedback. Euer Applaus ist unser Lohn. Ja. Wir haben Feedback bekommen, und zwar von Isabel. Danke, Isabel. Und, danke, sie Isabel. Schreibt, ich habe mir mal eine Folge angehört, aber eher zum Einschlafen, weil die Geräusche sehr angenehm zu hören sind. Den Inhalt von der Folge habe ich aber schon längst vergessen. Die Stimmen sind sehr beruhigend und auch mit den Vögeln im Hintergrund war das fürs Wachbleiben nicht das Beste für mich. Also es war eine Folge, wo wir draußen waren, was sie sich mal angehört hat. Da kurz meine Antwort dazu. Ja. Liebe Isabel, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du dabei eingeschlafen bist, weil du kannst dir die Folge ja einfach nochmal anhören. Und an dieser Stelle immer wieder der Hinweis, ihr könnt während der Aufnahme, während des Abspielens natürlich, wir dürfen das während der Aufnahme nicht machen, könnt ihr Pause drücken und den auch fortfahrend hören. Ja. Genau, und für die Podcast-Anfänger unter euch, die Pause-Funktion ist gekennzeichnet durch zwei nebeneinander liegende senkrechte Streifen. Das ist die Pause-Taste in eurer Software. Wofür steht das eigentlich, das Symbol? Aus wie zwei Streichhölzer. Ja, aber was hat das mit Pause zu tun? Es ist ein abstraktes Symbol, was interkulturell und international einfach standardisiert ist. Also es ist eins der vielen Symbole, obwohl es eigentlich noch viel, viel zu wenige sind, wo man sich tatsächlich weltweit darauf einigen konnte, ja, das können wir als Pause verkaufen. Genau. Es gibt viele Symbole, die tatsächlich nur in bestimmten kulturellen Bereichen in der Welt funktionieren. Aber diese Sachen hier, wie Play, Pause, Stopp, Aufnahme, das funktioniert tatsächlich überall. Mhm. Sehr gut. Ja, und wenn auch ihr Feedback habt, vielleicht wart ihr ja auch schon mal im Disneyland oder hört auch unseren Podcast beim Einschlafen, wie auch immer, dann schreibt es uns gern und wie ihr das tut. Vielleicht hört der eine oder andere den Podcast zum Einschlafen. Ja. Dann würden wir ganz gerne wissen, wie lange brauchst du üblicherweise? Das wäre mal toll. Genau. Beim nächsten Feedback bitte angeben, wie lange ihr durchgehalten habt. Es gibt kein negatives Feedback. Ja. So ist es. Na? Ich finde das auch sehr positiv. Sie hat es gehört. Ja. Hier kommen die Kontaktmöglichkeiten für euch. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, dann sind wir aus der Pause auch schon wieder zurück. Ihr könnt die Stifte beiseite legen, Ohrenspitzen. Stifte weg. Stefan hat was Interessantes zu erzählen. Was mich auch interessiert. Oh, jetzt schon. Na gut, ja gerne. Natürlich, hau raus. Okay, wir ziehen es nicht in die Länge, denn der neue Duden ist erschienen. Wir kennen ihn alle. Eine neue Auflage und erstaunlicherweise gab es jetzt 4 Jahre keinen neuen Duden. Ist die 29. Auflage und kurz und knapp gesagt 3000 neue Wörter. Ui, die muss ich erstmal lernen. Sind die gekennzeichnet? Kann ich dir nicht genau sagen. Ratet doch mal, was so aus eurem Alltag, was ihr denkt, was jetzt neu dazu ist. Ich habe gelesen, irgendwo in der Presse, ChatGPT ist jetzt aufgenommen worden. Was? So ist es. Das ist doch ein Name. Das war völlig irre. Und dann noch so ein anderes irres Wort, aber da muss mir irgendwas nicht sagen. Klimakleber zum Beispiel. Ja, genau, das war's. Ganz ehrlich, die sind doch irre. Wer liest denn dieses Buch? Na, Schüler. Das ist kein Buch zum Lesen, das ist nur ein Nachschlagewerk. Ja, genau. Aber ist es nicht altmodisch, das als Buch rauszubringen? Gibt es ja nicht nur als Buch, gibt es ja auch elektronisch, wird in sämtliche Rechtschreibprüfungen natürlich dann ergänzt. Aber René, was machst du denn, wenn der Strom mal ausfällt? Du hast ja die Worte alle im Kopf. Ja, natürlich, klar. Einmal den Duden von vorne bis hinten durchgelesen und dann, ich sage dir auf Seite 133. Sag mir ein Wort und ich buchstabiere es dir. Los. Sag mir irgendein Wort, was ich nicht kenne und ich buchstabier's dir. Oder wozu ist der Duden da? Oh ja, wie wär's mit Seeaal? S-E-E-A-A-L. Und das ist der Beweis. René kennt den Duden auswendig. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein Verschluss, genau. Neue Wörter sind unter anderem auch Balkonkraftwerk und das Deutschlandticket. Aber echt, ganz, das waren jetzt alles zusammengesetzte Worte. Da haben wir es, also ich kann mir schon mindestens 20 Worte für die neue Variante ausdenken. Und jetzt Affenbaumhaus. Bin ich gespannt. Panda-Bär-Zoogehege. Affenpocken. Granola ist auch neu. Und ihr sagt mir jetzt, was das ist. Was? Granola? Granola. Das ist so ein Granola Superfood. Ist ein Keks. Nein, das ist so ein Superfood. Ja, ein Knuspermüsli, was sich viele zum Frühstück machen hier. So. Ich dachte, Granola wäre quasi die Marke. Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist die Marke. Ist nicht der Oberbegriff für eine Art von Müsli, sondern das ist tatsächlich eine sowas wie Tempo oder was? Ja. Nutella. Granola, neben Granola sind auch neue Worte. Milka, Siemens und die Deutsche Bahn. Die übrigens unter die zu finden ist. Ja. Nein, Granola sind, habe ich gerade bei Wikipedia gelesen, ist eine Kartoffelsorte. Festkochende Kartoffel. Auch, ja. Und, das ist doch ein Eigenname, was hat der denn im Duden verloren? Nein, das ist eine festkochende Kartoffelsorte. So nennt sich das, genau. Das ist eine Bezeichnung dafür. Außerdem ist Granola etwas anderes. Es ist irgendwie hier so ein, ich sehe es gerade, so Haferflocken, gehobelte Mandeln, Zimt, Salz. Du willst doch nicht die Arbeit des Duden in Frage stellen. Was soll das? Aber irgendjemand muss es offensichtlich. Ja. Ich meine, wer kontrolliert die Kontrolleure? Siehst du? Der Begriff Granola steht für Kartoffel, Also eine Kartoffelsorte, ein Knuspermüsli mit Zucker oder Honig gebackene Haferflocken. Ja. Also, alles richtig. Ne? Ukraine-Krieg steht jetzt auch drin. Und interessant ist auch manchmal im Duden, es verschwinden ja Worte und dann gibt es Beschwerden und dann ist es wieder da. Und so ist es zum Beispiel beim Begriff Hacken-Porsche. Ist das auch im Duden? Ja, ist wieder da. Es war in der letzten Ausgabe nicht mehr vorhanden und ist jetzt wieder gewählt worden. Was ist mit Worten, die nicht im Duden drinstehen? Dürfen die nicht gesagt werden oder kann ich mir dann eine Schreibweise ausdenken? Die gehören nicht zur offiziellen deutschen Rechtschreibung. Ja, hey, überleg mal, dass wir uns vorschreiben lassen müssen, welche Worte offizielle deutsche Worte sind. Ja, die haben wohl alle Hacke-Peter in der Rübe. Naja, und es sind viele alte Schreibweisen verschwunden in der neuen Auflage. Zum Beispiel Frigidär. Sagt euch das noch was? Frigidär? Das ist ein anderes Wort für Kühlschrank. Kommt ja von Fridge. Ach, irgendwie Frigidär. Ist eine alte Bezeichnung. Nie gehört. Da haben sie gemerkt, dass sich der Mitarbeiter bei der Ausgabe einen Spaß erlaubt hat? Keine Ahnung. Thunfisch ohne H gibt es jetzt nicht mehr. Darf man nicht mehr schreiben. Huhnfisch? Thunfisch. Thunfisch ohne H? Ja. Und Spaghetti ohne H gibt es jetzt auch nicht mehr. Okay. Richtig so. Ja, genau. Und Bolognese wird bestimmt nicht mehr mit L geschrieben. Habe ich hier nicht gefunden. Also, dafür aber immer noch Polonaise. Richtig, mit P. Ja. Nee, mit Ä. Darum geht's. Um das Ä. Falls ihr noch in der Schule Unterschied seid. Unterschied zwischen P und Ä, Stefan, bringen wir dir gerne sofort bei. Gar kein Problem. Jetzt guckt Stefan in seinem Buch nach, merkt, dass da die Stunde steht dazu. Genau. Weg. Stefan guckt gerade in der Bibel nach. Sag mal, Unterschied P und Ä. Das war doch da irgendwo auf Seite 808. Genau so ist es. Gut. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema? Nein. Das ist wirklich erschöpfend behandelt. Ja. Mehr braucht man dazu. Vielen Dank. Nicht. Ich überlege gerade, wenn ich Geburtstag habe, ob ich mir ein Telefonbuch oder ein Duden wünsche. Bin mir jetzt noch unsicher. Du hast mir noch nicht. Ich denke, vom Telefonbuch hat man mehr von. Ja. Ich meine, beschissene Handlung, aber geile Besetzung. Ja. Hab jetzt mein Kontostand ist jetzt eine Telefonnummer. 110. Also 1,10. Okay. Gut. Haha. Mit Minus oder ohne Minus? Hä, man kann doch kein Minus auf dem Konto haben. Oh doch, das geht. Frag mal Marc. Da kenne ich mich aber aus mit. Marc hat alle Limits schon ausgelotet. Das nach unten erst und nach dem Pferderennen nach oben. Ja. Das Interessante ist, wenn du über einen bestimmten Betrag auf deinem Konto hinauskommst, also wenn der Betrag schön groß ist, dann giltst du als reich. Und dabei ist es völlig egal, ob davor ein Minus steht oder nicht. Die Farbe ist entscheidend. Nein, Stefan, ist es nicht. So, also, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, gut. René wollte was. Ja, ich wollte noch das Highlight des Urlaubs, der sehr schön und auf seine Art erholsam war. Und zwar der Rückflug Sicherheitskontrolle am Flughafen Orly. Mhm. Wir kennen das alle. Alles, was piepen kann, aus der Hose raus und dann durchs Tor treten. Das habe ich und das Kind erfolgreich gemacht. Dann Sachen zusammenraffeln, ne, aus diesen Plastikbehältern, die man dann vor sich her schiebt. Ja. Alles wieder ordentlich verpacken und dann geht's ins Gate. Tja, das hat bei Vanessa nicht funktioniert. Die wurde dann noch intensiver kontrolliert und das hörte einfach nicht auf. Die piepte, also egal was die an Metall von sich legte, die piepte weiter. Das sind Team-Piercing wahrscheinlich. Finale Instanz war nach, du, das hätte sie mal. Ja, das hätte wirklich, also nicht, was ihr jetzt denkt, aber es hätte vielleicht ein Funkpiercing sein können. Ja. Das werde ich ihr nachher mal sagen, vielleicht war das der Grund. Auf jeden Fall nahm sie auch die Haarspange ab. Stand schon halbnackt da. Wurde dann weiter kontrolliert und Zeit verging. Und als wir dann nach ungefähr 20 Minuten Aufenthalt an dieser Security-Destination uns zum Gate machen wollten, vermisste sie ihre Haarspange. Die kam irgendwie nicht auf diesem Band angerollt. Das meldete sie natürlich der Security und die sagten, ja, keine Ahnung. Die waren so gar nicht daran interessiert. Haben gedacht, blöde Haarspange. Hm. Ja, da hat sie nicht auf sich sitzen lassen. Da kann sie sehr energisch werden. Und hat gesagt, sie möchte die Haarspange haben. Sie hat ihnen die Obhut von denen gegeben. Ja. Das Problem ist, funktioniert weder in Englisch noch in Deutsch. Also das Problem hatten wir ja schon. Sie zeigte sich hartnäckig und dann fingen die ersten Security-Leute lustlos an, fingen sie lustlos an zu suchen. Und das waren bestimmt 3 Leute, die dann da den Boden absuchten, die Rollen absuchten, die mit ihrem Handy in dem Röntgenautomat oder was das für ein Ding ist, reinguckten und da alles scannten. Und die kamen dann eben auch nach einiger Suchzeit zur Erkenntnis, ist nicht da, muss jemand anders genommen haben. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ist ja nun keine befriedigende Antwort. Ne? Und dann hatte ich gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diesen Vorgang irgendwo festzuhalten. Ne? Genau, und wegen Schadensersatz. Da sagten sie, kennen sie nicht. Also das Ding war, jetzt nochmal, das ging um eine Haarspange aus Silber. Das war jetzt also nicht wirklich ein mega hoher finanzieller Wert, aber weil sie die seit 20 Jahren besitzt und sie eine emotionale Bindung dazu hat. Ums Prinzip. Genau, also ist ja auch ihr Ding. Ne? Und wenn das jetzt ein Stück Alufolie gewesen wäre, was sie schon mit Namen versehen hat oder so. Hm. Ne? Gut, also ja, also da gibt's auch nicht, da gab es dann auch keine Möglichkeit. Dann deutete ich auf die Kameras, das wurde ignoriert. Dann fragte ich, an wen man sich wenden kann in so einem Fall. Da sagten die, ja, der Boss, ohne zu sagen, wo der Boss ist. Ne? Hm. Und dann drehten sie das Rad um und sagten, wir sollen mal unsere Taschen komplett auspacken. Ja, wissentlich, dass wir die Sachen nicht haben, weil wir halt schon bestimmt eine Viertelstunde durch waren, ehe der Vorfall passierte, haben unsere Taschen alle ausgepackt, haben gezeigt. Ja, dann ging wieder das lustlose Gesuche los. Und dann sagte das Kind zu einem der Security-Leute nochmal ganz eindringlich, ob man nicht das Kameramaterial sichten kann. Da lachte der sich einen ab, klopfte sich auf den Schenkel, seiner Kollegin zugewendet, ne, so nach dem Motto, ach, ist das niedlich, was die für dieses Ideen deutsche kleine Kind. Ja. Ja, und ich dachte so, ja, habt ihr keine Bänder in der Kamera oder warum findet er das so lustig? Hm. Und wirklich nach einer halben Stunde ungefähr war dann doch jemand bereit, weil sie gemerkt haben, sie werden uns nicht los, das Kameramaterial zu sichten. Da mussten wir irgendwie rausfinden, wann genau wir da an diesem Check-in gewesen sind oder an diesem Security-Check. So, dann haben sie das Kameramaterial gesichtet, dann hat es gedauert und gedauert und gedauert. Und Ende vom Lied war, um es nicht in die volle Stunde zu ziehen, wie wir sie erlebt haben, dass sie auf der Videoaufnahme tatsächlich gesehen haben, wie ein anderer Reisegast, die in eine Tüte verfrachtete Haarklammer in seinen Rucksack gepackt hat. Unwissentlich. So wie sie sagten, ne, was nachvollziehbar ist, der hat halt aus der Schale seinen Geraffel genommen, seinen Rucksack, hat dann hat das alles zusammengepackt. Ja, aber und trotzdem unverständlich, weil jeder hat doch seine eigene Schale. Ja, aber die haben halt, das finde ich sowieso, ja. Ich mache mir da immer Sorgen. Ja, aber die sind da am laufenden Band, die Schalen. Also du stehst ja dann oft vor einer Schale, die dir gar nicht gehört, wenn da 10 Leute abgefertigt werden. Ne? Also ich finde es auch komisch, ich habe da jedes Mal, denke ich so, oh Gott, hoffentlich liegen meine ganzen kleinteiligen Sachen, die man da rauslegt, ne? Handy, MP3-Player, Gameboy und so, hoffentlich liegen die da alle noch drin. Ja, und auf jeden Fall haben sich tatsächlich auf die Suche begeben dann und haben im Flughafen diesen Reisegast gesucht und kamen dann auch mit nach einer Stunde mit der positiven Meldung um die Ecke, sie haben ihn gefunden und ja, und dann mit abschließenden Worten sagte der Security-Typ, der am Anfang so gesagt hat, ja, vielleicht hat es jemand anders genommen, da können wir jetzt nichts machen, sagte dann, ja, wir tun unser Bestes. Ne? Mhm. Und da habe ich, hab ich nur gesagt, diesmal habt ihr das getan, ja. Ja. Ja, ich glaube, das vergessen die nicht, das Erlebnis, dass eine verrückte Deutsche ihre, ich weiß nicht, für die gefühlte 50-Cent-Haarspange so einen Aufriss macht. Also es waren zwischenzeitlich bestimmt 7-8 Leute beschäftigt, das suchen. Und Freunde, die mit waren, die schon im Gate saßen, hatten sich gewundert, dass da auf einmal Sicherheitsleute rumrannten in ihren Westen von der von diesem Security-Check-In, die halt nach irgendwas suchten. Ja. Ja, das war abgefahrene Story. Für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis. Ah, der Flieger hat gewartet auf euch. Ja. Weniger unvergesslich, aber auch spektakulär ist die, anderes Thema, Paris-Park-Situation oder die Park-Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie Franzosen parken. Ja, das ist bekannt. Ja, ja. Ich wirklich. Pull up to my bumper, baby. Ey, ich sitze auf dem Gehsteig und vor mir ist ein Auto, vor sich 7 Meter Platz, also einfach vorwärts rausfahren, Sache ist durch. Was macht der? Legt einen Rückwärtsgang ein, fährt rückwärts. Ich denke, jetzt wäre der Punkt, an dem würde ich die Bremse treten. Bam. Ja, das ist normal. Und ich denke so, Alter, was macht der hier gerade? und dann lenkt er vorwärts und fährt ganz entspannt raus. Als hätte er diese Routine beim Ausparken erstmal rückwärts fahren. Na, er hat für den nächsten, der da parkt, die Parklücke etwas größer gemacht. Ja, die 7 Meter nach vorne haben nicht erreicht, hätte im Bus reingepasst. Ja. Also wenn ihr mit dem Auto in Paris seid, auf keinen Fall die Handbremse anziehen und vielleicht nehmt das Auto des Partners. Vielleicht nehmt ihr auf keinen Fall das eigene Auto. Und dann heißt das wieder, don't be gentle, it's a rental. Rabolla. Ich glaube, wenn du ein französisches Auto mietest, dann kennen die das. Ja. Sind die anders gebaut? Also ganz ehrlich, wenn in Deutschland jemand rauffährt, dann hast du, dann ist da, der ist da eine gerissene Stoßstange. Da ist auch viel Technik drin. Und der Witz ist, eine Sekunde später, wo der raus war, kommt die Besitzerin des Autos raus, geht ganz normal in ihr Auto, macht den Kofferraum auf, packt da Zeugs rein, macht den Kofferraum zu, geht wieder in ihr Haus. Siehst du? Die muss den Knall noch gehört haben, aber hat die den Knall nicht gehört? Andere Länder, andere Sitten, ne? So ist das. So ist das. Ja, die Franzosen. Mensch. Ja. Nächste Folge, Ryanair-Mark, da reden wir beide nochmal. Aha. Weil da habe ich ein Thema in Vorbereitung. Ich möchte das nur erst noch richtig erleben, damit ich das auch voller Emotionen wiedergeben kann. Ui. So machen wir das. So, Mark, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran? Ja. Oh ja. Nee, Waschmaschine. Genau, ach so ist das also ähnlich. Ja. Habe ich hier on-air schon von der Waschmaschine berichtet? Nee. Also, es begab sich zu der Zeit, dass wir eine Waschmaschine kaufen und sie versah jahrelang ihren Dienst. Und auf einmal machte es irgendwann buff. Und du denkst so, Moment, also erst haben wir gar nichts gehört, sondern die ging einfach aus. So, okay, was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Tina kam dann einfach um die Ecke und meinte, du, die Waschmaschine geht nicht mehr an. Fehler E10. Ich gehe hin, drücke, was hast du? Fehler E10. Ja, genau, Fehler E10. Ja, nee, es hat nicht mal irgendwas angezeigt. Also es war einfach kein Strom mehr da auf der Waschmaschine. Und das stellte sich dann heraus, aha, da war nicht einfach nur eine Sicherung geflogen, sondern der sogenannte FI-Schalter hat ausgelöst, wie es so schon heißt. Kann da einer von euch was dazu sagen, was den FI-Schalter von einer handelsüblichen Sicherung unterscheidet? Der FI-Schalter ist der Hauptschalter für alles. Ja, genau. Davon hat man manchmal sogar mehrere in der Wohnung. Okay, wir haben da zwei von und der eine hat ausgelöst. So. Ich glaube, der müsste pro Stromkreis sein, ne? Ja, wenn es das ist, dann haben wir einen Stromkreis quasi fürs Bad und einen für den Rest der Wohnung. So, Das nur so für die Eckpunkte. Also gehe ich hin zur Sicherung und sage, Sicherung, also der FI-Schalter ist raus. Ich drücke den einfach mal wieder rein. Und was passiert? Bup, Strom ist wieder auf der Waschmaschine und es geht munter weiter. So, diesmal war es okay. Und dann passierte das einen Tag später irgendwie nochmal. Nur haben wir aber irgendwie 3 Steckdosen da im Bad. Haben wir einfach eine andere probiert. Da passierte es dann wieder. Mit der dritten funktioniert es dann. Also da ging dann alles in Ordnung. Ich versuche, die Sache hier abzukürzen. Wir haben dann, nachdem wir mit dem Hausmeister gesprochen haben, der sich das angeguckt hat und gesagt hat, im Prinzip alles in Ordnung, dann benutzen sie doch einfach nicht die Handsteckdosen. Ja, das ist so, als wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, tut weh, wenn ich so mache. Und dann sagt der Arzt, dann mach doch einfach nicht so. Ja. Was für ein Quatsch. Also ich habe mir darauf bestanden, dass dann doch bitte ein Elektriker vorbeigeschaut wird, weil mit der Elektrizität sollte man ja, genauso wie mit fließendem Wasser oder Gas, sollte man nicht spaßen. Also das sollte man schon ernst nehmen. Irgendwas ist da. Am allerwahrscheinlichsten ist es, dass die Waschmaschine kaputt ist, aber es könnte ja auch was an der elektrischen Leitung sein. Naja, ein paar Tage später kam dann noch tatsächlich der Elektriker und er sagt, boah, das gucken wir uns jetzt mal an. Hat den gesamten Sicherungskasten irgendwie aufgeschraubt und geguckt, dass die Kabelverbindungen auch wirklich alle richtig fest drin sind und dann da noch das eine oder andere Teil ausgetauscht und hat sich auch die Maschine irgendwie da mal angeguckt und hat sich das, ich habe den sozusagen vorgeführt und dann nach ein Stündchen oder so sind wir dann übereingekommen, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber ich habe jetzt da irgendwie FI-Schalter und Sicherung habe ich jetzt mal einfach ausgetauscht, was dafür verantwortlich zeichnet, falls da irgendwie eine Schwachstelle ist. Aber es kann eben mehrere Schwachstellen geben. Zum Beispiel das Kabel, was von der Steckdose hier zum Sicherungskasten führt. Das ist vielleicht nicht im allerbesten Zustand. Es ist jetzt nicht so, dass das Haus uralt wäre, aber es gibt dort eben konstruktionsbedingt einfach so unterschiedliche Spaltmaße, würde man jetzt beim Auto sagen oder so. Ja, also es ist nicht immer alles perfekt. Ja, kann einfach mal irgendwas um Millimeter verrutschen oder das Kabel kann einfach an irgendeiner Stelle ein bisschen dünner sein. Na, jedenfalls kann sein, dass die Waschmaschine nur deswegen an der Einsteckdose noch funktioniert, ohne dass sie muckt, weil dort das Kabel zufälligerweise ein bisschen dicker ist. Einfach produktionsbedingt. Eine Produktionstoleranz. Aber, sagt er, vermutlich wird das auch dort dann irgendwann passieren. Und wenn das dann passiert bei der dritten Steckdose, dann wissen sie eigentlich ziemlich genau, Waschmaschine ist kaputt und da muss was Neues her. Und so kam es dann auch. Aber die ganze Geschichte hat uns ein paar Wochen beschäftigt und war für mich wert genug, hier mal erwähnt zu werden. Mhm. Ja, also du sagtest, immer schön auf der sicheren Seite sein, lieber mal einen Elektriker holen und sicher sein, was es denn tatsächlich ist. Du sagtest gerade, dass das ein veraltetes Gerät Ursache sein könnte? So alt ist die Waschmaschine noch nicht. Weil ich hatte nämlich folgenden Fall. Wir hatten jemanden da, der bei uns die Holzbohlen auf dem Balkon gekerschert hat. Der kam mit so einer Maschine an und ein Kerscher, wisst ihr, kann ordentlich Druck machen. Er sagte, so doll, dass man dann mit Finger abschneiden kann. Ja, und das ist ein Wasserstrahl, der unter Druck steht. Ja. Und der steckte das Ding, wir haben auf dem Balkon auch eine Steckdose, steckte das rein und sagte, die Steckdose auf dem Balkon, die ist ja gar nicht eingeschaltet. Ich sage, doch, habe ja gestern elektrisch gegrillt. Und dann wollte ich aber nicht diskutieren mit ihm und habe ihm eine andere Steckdose gegeben aus der Wohnung heraus. Und dann kerscherte er los und auf einmal wurde es dunkel. Und dann bin ich zum Sicherungskasten gegangen. Da waren es nur die Sicherungen, die rausgegangen sind. Da habe ich aber gesehen, es sind zwei Sicherungen draußen gewesen. Die erste hat er offensichtlich sofort rausgehauen. Und er meinte, sein Kerscher ist niegelnagelneu. Und er ist so stolz, dass er den benutzen darf, weil sonst macht so der Chef. Das nur zur Theorie mit den alten Geräten. Mhm. Ich glaube, das hat einfach ein bisschen viel Strom gewollt. Und zum FI-Schalter noch ganz kurz. Ich habe gerade gelesen, folgenden Satz. Laut aktueller DIN, das ist eine Meldung aus 2020, dürfen nur noch 6 Stromkreise pro FI-Schalter gelegt werden. Somit benötigt man bei einer kleinen Wohnung mit bis zu 12 Sicherungen 2 FIs. Wenn ich das richtig verstehe, hast du pro Sicherung einen Stromkreis. Macht ja Sinn, ne? Man hat ja oft so Bad, Wohnzimmer. Mhm. Und die sind dann eben zusätzlich, diese ganzen Stromkreise sind zusätzlich mit dem FI-Schalter gesichert. Wie es aussieht. Die Frage ist, wann jetzt der FI-Schalter rausfliegt. Weil ja erst offenbar der Stromkreisschalter rausfliegt. Die Stromkreissicherung. Genau. Also der einzelne Stromkreis ist mit einer Sicherung gesichert. Davon kannst du also, was weiß ich, 6 haben pro, also maximal 6 pro FI-Schalter. Aber wann fliegt dann der FI-Schalter raus? Weil es, jetzt in meinem Fall war zum Beispiel nur eine Sicherung raus. Das fürchte ich, kann ich nicht beantworten. Naja, gut, die Elektriker unter euch, die haben mir vor ein paar Minuten gut zugehört. Da gab es ja die Kontaktmöglichkeiten. Feedback, bitte. Wir möchten gerne eine Erklärung dazu haben. Ja. Ja. Naja, aber ist doch so, ich habe so verstanden, dass der FI-Schalter sozusagen rausfliegt, wenn sozusagen Überspannung ist. Also wenn du irgendwie den Stromkreis unterbrichst, entweder weil du irgendein Teil berührst, das kann ja auch zu einem Kurzschluss führen. Und wenn der halt zu schwach ist, dann löst vielleicht noch nicht der FI-Schalter aus, sondern fliegt nur die Sicherung aus. Meinst du, der FI-Schalter? Ich weiß es nicht. Lasst uns da nicht spekulieren, lasst uns das lieber genau recherchieren und nächstes Mal dann auflösen. Ja. Nicht, dass wir irgendwelche wilden Gerüchte streuen. Aber eine Gegenfrage an euch, die ja einen echten FI-Schalter haben, weil ich habe den nicht in meinem Sicherungskasten. Sicher? Ja. Das ist so ein größerer Schalter. Hebel. Den musst du haben. Ja, glaube ich auch. Aber der FI-Schalter, ich überlege gerade. Der ist meist weiß. Also bei mir ist so, die Sicherungen haben schwarze Hebel. Ja, das sind ja die modernen Sicherungskästen, ne? Genau. Aber ich habe, glaube ich, noch ein älteres Gebäude. Da weiß ich gar nicht, ob das hat, glaube ich, Bestandsschutz. Aber es muss irgendwann natürlich mal gemacht werden. Bin ja jetzt auch kein Experte. Kann sein, dass ich den jetzt verwechsel. Aber ich habe hier auch noch mal gelesen, man soll den eigentlich zweimal im Jahr testen, den FI-Schalter. Ja. Ach so. Da gibt es nämlich eine Test-Taste. Ja. Mache ich unten im Haus. Unten im Haus. Nein, da gibt es eine rote Taste, ne, die man drücken kann. Man muss natürlich aufpassen, weil da ist der Strom weg in dem Moment. Ja. Ich kenne übrigens noch, wo die Sicherungen zum Rausdrehen unten im tatsächlich beim Keller waren, nicht abgeschlossen. Und ich kann mich entsinnen, dass Nachbarn bei unserer Wohnung die Sicherung rausgedreht haben, wenn mal zu laut Musik gewesen ist. Ja. Da war du hörst auf einmal hört abrupt der BJ-Song auf und du denkst dir, was ist hier los? Ja. Und dann gehst du in den Keller und siehst, dass irgendjemand die Sicherung rausgedreht hat. Ja, das haben wir hier auch. Man kann sozusagen an die Sicherungskästen im Hausflur von den Leuten. Ja. Aber wir sind ja vernünftig, das passiert nicht. Sind die nicht gesichert? Ich finde ja schon nicht DSGVO-konform, dass man an die Stromzähler rankommt. Die Stromzählerkästen genau. Kannst du so aufmachen. Die kann ich auch so aufmachen, genau. Ne? Also, und wie gesagt, auch aus eurer Erfahrung, die stärksten Steckdosen sind meistens im Bad und natürlich der Herd hat eine starke Steckdose. Ja, wobei der da kommt Herd das Kabel hat überhaupt aus keine Steckdose. Naja, also aber der Herd Strom, ist ja. per 580 Volt Starkstrom angeschlossen. Genau, da darfst du auch gar nicht ran mit deinen Fingern. Stefan, das möchten wir nicht, dass du das tust. Da kommt man ja eh nicht ran. Das muss natürlich ein Elektriker machen. Natürlich kommst du da easy ran. Wenn du deinen Herd hinten wegschiebst, ja. Ja, klar. Man schiebt den nicht weg, man zieht ihn raus. Stefan schiebt den in die Wand rein. So ist das. Aber ihr seht schon, unsere Ausführungen führen zu nichts Vernünftigen mehr. Kommen wir nun zu völlig unvernünftigen Sachen. Das liegt aber daran, weil meine Kollegen sehr viel Unfug im Kopf haben, habe ich gerade das Gefühl. Ganz genau. Und so das sollten wir kanalisieren durch eine weitere Ausgabe unserer beliebten Kategorie, dem Witzbattle. Witzbattle. Das sollten wir nutzen, genau. Ja, Übrigens neues Wort im Duden. Witzbattle. Ja. Der meiste Berlin-Podcast ist neu im Duden auch. So, René schiebt so seine Brille auf die Nase. Das heißt, es wird länger Witze werden. Genau. Oh, ich ahne Schlimmes. Gut, dann fangen wir an. Witzbattle, jetzt wird gelacht. Bitte, Marc. Runde 1. Hab mir vor 2 Monaten ein Buch bestellt. Titel: Reich werden durch Betrug. Das ist immer noch nicht da. Ja. Es gibt auch die Ausgabe Reich werden durch Online-Betrug. Das habe ich gelesen. Als ich neulich im Flieger saß, habe ich zu meinem Sitzmann-Nachbarn gesagt, es ging nach Orly in Paris, habe ich gesagt, und? Was werden Sie sich alles so in London angucken? Das Gesicht werde ich nicht vergessen. Sehr gut, sehr gut. Was ist eigentlich das Gegenteil von Gegenteil? Das ist wirklich eine schlaue Frage. Runde 2. Marc. Die Frau stöhnt voller Schmerzen auf der Geburtsstation. Er hält ihre Hand und sagt: Es tut mir so leid, dass du so leiden musst. Sie daraufhin: Mach dir keinen Kopf, du kannst nichts dafür. Und wo wir schon mal beim Thema Stöhnen sind, wenn eine Frau mit ihrem Act schläft, reitet sie dann auf der Vergangenheit herum? So nach dem Motto: Juhu, wir kriegen ein Kind, obwohl wir keinen Sex hatten. Ja. Ist das dein Witz? Nein, das passt jetzt dazu. Habe ich vorhin einen Comic gesehen. Ja. Aha. Ja. Ich habe verstanden. Das ist gut. Möchte ich wissen, was für ein Comic das war? Nein, möchte ich nicht. Mach mal weiter. Der Buchhalter: Herr Direktor, unter welcher Rubrik soll ich denn die 20.000 Euro buchen, mit denen mein Vorgänger durchgebrannt ist? Na, unter laufende Ausgaben. Runde 3. Sie so: Küss mich nochmal und ich gehöre für immer dir. Er so: Oh, danke für die Warnung. Ja. Ich war neulich in der Apotheke, ihr wisst warum, und habe gesagt: Entschuldigen Sie, ich brauche was gegen Husten. Und dann hat mich die Apothekerin gefragt: Schleimen Sie auch? Und ich so: Wenn's hilft, du süße, hübsche Apothekerin. Schöner Apothekerwitz, muss ich mir mal für meinen Chef machen. Ist der Apotheker? Wo arbeitest du? Wir haben mit Apotheken zu tun. Der Chef: Wetten, ich kann Ihnen die Stimmung vermiesen. Der Angestellte: Wetten, ich kann Ihnen die Stimmung vermiesen. Der Chef: Sie sind gekündigt. Der Angestellte, weiß ich doch schon, hat mir ihre Frau heute Morgen im Bett erzählt. Donnerwetter. Da war doch so ein ähnlicher. Wenn es ihr nicht gut geht, müsst ihr nach Hause mit der Frau schlafen. Ja. Ihr müsst euch mal ein paar Folgen anhören, irgendwo war der Witz komplett. So, Marc, du bist dran. Okay. Es gibt noch einen Bonuswitz von mir, genau. Bonusrunde. Ich suche seit Jahren den Mörder meiner Frau. Deine Frau wurde ermordet? Nein, ich sagte, ich suche noch. Okay. Ich bin neulich mit der S-Bahn gefahren und da hat eine Mutter ihrem kleinen Kind eine Geschichte vorgelesen. Ich bin prompt 4 Stationen zu weit gefahren, weil ich unbedingt wissen wollte, ob der Zwerg seine Mütze wiederbekommt. Mhm. Sehr gut. Wer hat Ihnen eigentlich gesagt, tobt der Chef zu seiner Sekretärin, dass Sie hier den ganzen Tag faulenzen können, nur weil ich Sie ein paar Mal geküsst habe? Mit einem überlegenen Lächeln erwidert die Sekretärin: Mein Anwalt. Mach, Bonuswitz Nummer 2. Bonuswitz Nummer 2, na, wenn ihr es wünscht. Ein Städter fährt aufs Land, um Enten zu jagen. Er trifft eine direkt im Flug. Diese fällt auf den Hof eines Bauern. Der aber will die Beute nun für sich behalten. Also schlägt der Städter vor, die Streitigkeit, wie auf dem Land üblich, durch einen Tritt zwischen die Beine zu klären. Wer weniger schreit, bekommt die Ente. Man einigt sich und der Bauer beginnt. Nach einem kräftigen Tritt bricht der Städter zusammen, krümmt sich für Minuten vor Schmerzen. Als er wieder stehen kann, sagt er: Jetzt bin ich dran. Darauf der Bauer: Nein, danke. Nimm du die Ente. Mhm. Ja. Noch ein Witz für deinen Chef, Stefan. Früher wollte ich Arzt werden, aber heute arbeite ich in einem PCR-Testcenter. Manchmal muss man eben Abstriche machen. Sehr gut. Finster. Ja. Pass auf, ich habe auch noch einen passenden Wortwitz dazu zum Abschluss. Beim Kochen höre ich immer Hip-Hop. Das entspannt mich total. Ja, und mit was kochst du dann? Na, mit Rapsöl. Rapsöl, ja. Hm. Ich habe ihn verstanden. Hm. Ich bin kein Franzose, ich kann ein bisschen Englisch. Un petit peu. Oh la la, das war sehr, sehr lustig. Ja, das waren die Witze. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Okay. Den machen wir für uns. Ach so, okay. Ich würde sagen, wir haben noch eine Weisheit, oder? Ja, Marc fängt an, ich schließe ab. Ich habe keine Weisheit. Okay. Ich hätte nur eine neue Rubrik. Und zwar das Vorlesen der Themen, die wir in dieser Folge nicht behandelt haben. Gut, die können wir gleich machen, weil dann machen wir erst die Weisheit. Zu Hause ist da, wo du auch im Dunkeln alle Lichtschalter triffst. Ja, das stimmt. Ja. So, Marc, deine neue Rubrik. Wie? Moment, ich habe auch noch einen. So, nicht hier. So, ja. Leute. Dann mal los. Ich bin auch noch da. Es ist einfacher, einen Fax zu schicken, als einen Schicken zu faxen. Stefan, das war eine Weisheit. Oh Gott. Ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt noch ganz kurz in der Zusammenfassung, was heute alles nicht rankam. Ach du je. Der Sommer. Das Spiel Berlin Alphabet, unsere drei wichtigsten Essentials, ein weiteres Spiel, das Jugendwort des Jahres 2024, Möbelpreise und Wartezeiten bei Lieferungen, was ist das los mit den Möbeln, Filmtipp, Musik im Klavier, heißt natürlich Musik im Haus, wenn jemand Klavier spielt, was kann man dagegen tun, was soll das? Dann hatten wir noch Kaufhäuser sind tot. Kann ich mir ein Thema aussuchen für nächste Folge? Aber unbedingt. Das besprechen wir in der nächsten Redaktionssitzung. Ne, ihr könnt euch auch aussuchen, welches Thema wir besprechen. Hm. Genau. Meldet euch einfach. Feedback ist unser Lohn. Ihr wisst Bescheid. Und in den Outtakes hört ihr noch ein Thema, was wir nicht besprochen haben. Das Thema heißt Ausgesperrt. Und erfahrt ihr aber nur exklusiv in diesen Outtakes. Ui. Na super. Ja. Alles klar. Fantastisch. Gut. Dann war's das. Folge 145 ist im Kasten. Yes. Wir freuen uns auf eine weitere Folge mit euch in 2 Wochen. So also, sieht's aus. Ja. Danke, thank you. Einschalten. Merci, dass wir dabei waren. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Over. Und tschüss. Und hier sind die Outtakes. Wer den Elch beim Röhren stört, der dort gerade in den Föhren rührt, dem hau ich meine Möhren achtkantig um die Öhren. Na klar, ist doch wunderbar, da in Sachsen, da würde ich schön Mädchen wachsen. Da gibt's auch nur deswegen so viele Autobahnen, damit man schnell rauskommt aus dem Puff da. Oh, René hier mit angeschlagener Stimme, ey, oh Gott. Immer noch besser als ein angestimmter Schläger. Nehmt ein bisschen Abstand, bitte. René wurde beim Bumsen ausgesperrt. Genau. Mehr aus seinem Privatleben, René, bitte. Und aus dem Raum kamen englische Stimmen. Nö, klar. Ich habe schon wieder sehr viel Blödsinn für den Anfang der Sendung, aber lasst euch überraschen. Ach du Scheiße. Es kann los, Stefan, gehen. Viel schlimmer wäre ja, wenn sie gesagt hätte, dabei kann man gar nicht einschlafen bei dem Lärm. Genau. Der Chef. Wetten, ich kann ihre Stimmung, kann ich, nee, ich fange nochmal an kurz. Der Chef, Wetten. Nochmal von vorne, Folge 145, ach, heute ist der 21. Genau. Oh la la, ihr ist ready. Okay. Alles gut, René? Ja, die Huster muss da rausschneiden. Nee, ist authentisch. Beim Kochen höre ich immer Hip-Hop. Das entspannt mich total. Ja, und was kochst du dann? Ich muss es nochmal erzählen. Ich habe ein wichtiges Wort vergessen. Was ist denn heute los? Eieieiei. Was denn? Eieieiei. Schneidest du eh wieder 20 Minuten raus. Meinst du? Ne, deine ganzen Stotterer. Ich habe mitgezählt. Na, ich meine, mein Witz verkackt. Genau. Meinst du, das hören wir im Podcast? So wie du das letzte Mal gemacht hast, dachte ich, mache ich auch mal. Ich will aber 2 verkacken. Pass auf, ja. Habe ich jetzt nicht erzählt, aber auch super witzige Geschichte. Ja. Vanessa hat einen Koffer abgeschlossen und irgendwie hat sich das Zahlenschloss verstellt. Oh. Das heißt, ich saß eine halbe Stunde im RER und habe die Zahlen von 0 bis 300 durchgegangen und einzeln getestet, ob der Code dabei ist. Sie musste dann zu Hause fortsetzen. Mhm. Es war 406. Ja. 406. Aber das war schon ein scheiß Moment, wenn der Koffer abgeschlossen ist und du kommst nicht mehr ran. Und wusstet ihr, dass man ein spezielles Schloss benötigt heutzutage? Ein TSA-Schloss? Ja. Ja, damit die Security rankommt. Das heißt, das hat ein Zahlenschloss und es hat einen Generalschlüssel. Ja. Das hat dieses Kofferschloss natürlich nicht. Das heißt, sie hätten den Koffer sprengen müssen. Sprengen? Dann wäre er offen gewesen, spätestens dann. Ja. Ich wette, gleich kommt was Französisches. Kann man so stehen lassen? Ist ja nur ein Intro. Das Intro verkauft den ganzen Podcast, Stefan. Ist ja nur ein Intro. Ja, aber wir haben doch die Leute jetzt sagen heiß die sich gemacht. Bei der Bild-Zeitung auch immer, sagen die, ach komm, lass doch Cover weiß. Ist ja nur die Startseite. Die Leute lesen doch eh den Inhalt. Ein paar große Buchstaben drauf und dann lesen die Leute. Na? Schreib einfach Quatsch vorne drauf. Ist passt doch schon. Ja. Leute merken schon in der Zeitung, dass... Naja. Nee, alles gut. Hinrichtung in 11 Sekunden war vorhin Hinrichtung? Noch die Top-Schlagzeile. Jetzt hat Helene Fischers erster Flirt diese Überschrift verdrängt. Ja. Ist gut, Jungs. Reicht. Okay. Und dann stoppen wir. Stopp.